Mann räumt auf, schickt die Affen jetzt raus, denn der Zoo geht drauf. Was übel bleibt, der Toaster doch nicht wie Sushi aus. Einer wird froh sein, doch es gibt keinen Applaus. Keiner wird klatschen, abgeschlagene Bärentanz nutzt niemand, weil sie jemand nie fand. Keiner besiegt mich, keiner sieht mich, keiner liebt mich, doch im Zwielicht. Schien ein schöner Opfer und der Schmetterling singt. Er trinkt der Schöpfer von roten Lachen, wenn die Sonne leise singt und der Mond in meinem Rachen sein Schweigen beginnt. Tanzt der Elfen über Seelen, die das Quälen nicht mehr spüren, über Feuern, die schwelen, die Spuren zu geben, zu verstehen, doch niemand ist mehr da. Der Mörder war wieder Sandstar. Der Mörder war wieder Mörder. Und er plant schon die nächsten. Der Mörder war wieder Sandstar. Und er schlägt erbarmungslos zu. Der Mörder war wieder. Mein Schwein, meine Stirn trieft vor Blut wie bei Abel und Kain. Doch keiner kann mehr was, denn ich hab Wurst im Sinn. Und wenn ich ihn in den Eimer fasse, werden meine Hände nass. Das ist der Unterschied. Manche töten auf Spaß, ich töte für ein Lied. Ich spiel Klavier auf deinen Gefühlen. Beginn unverhohlen, dein Kopf auszuhöhlen. Ach, wie bin ich besinnlich, dein Gebiss begrenzt mich, doch dein Mund bleibt stumm. Also lausch den Tönen der Gesichter der Toten. Schlag mit Knochen auf Kronen, auf Stellen, die sich lohnen. Deinen Klingen ausströmen, wir drehen Gas aus Metall. Ich will dir gerne erzählen, wie gut ich dir gefallen. Aber leider bist du ja nicht mehr da. Dein Mörder war wieder Fenster. Der Mörder war wieder Mörder. Und er plant schon die nächsten. Der Mörder war wieder. Chainsaw Massacre, Blut ist geflossen wie ein Master da. Und niemand wird es wissen, aber Zens war da. Niemand wird mehr wissen, aber Zens war da. Ich wollte schon längst gehen, doch es wird so schön, weil ich auf deinen hohlen Knochen wie ein Notenblas vom Toten Mars. Ich fress mich satt an dir, lutsch dich aus, saug dich leer, fast wie ein Vampir. Zerreiß ich deine Brust und tauch zurück ins Rote Meer. Hab dein Aas gefressen, dein Glas gebrochen, werd dein Trommelfell lochen und flüstern, ich mag es. Weil nicht so stark ist die mentale Katharsis. Ja, ich habe gemordet, aber nur für die Kunst. Und weil die Welt so brutal ist. Der Mörder war wieder. Mörder.